Hallo, Hattingen. Hallo, Markus. Schön, heute Abend hier zu spielen. Pass auf, nur ganz kurz, nur für euch alle nochmal zur Erklärung. Das hier ist das Orchestra Cross Cultura. Wir sind ein bunter Haufen aus ganz vielen verschiedenen Menschen, aus ganz vielen verschiedenen musikalischen Richtungen. Und das, was wir heute Abend hier machen, das, was wir eigentlich immer machen, ist tatsächlich alles aus dem Moment geboren, entstanden, live improvisiert. Das heißt, wir wissen vorher noch gar nicht, was wir spielen. Wir können deswegen auch nichts ansagen. Deswegen wissen wir auch nicht, wann Schluss sein soll. Bitte? Das glaubt doch keiner. Ist aber so. Am besten einfach, wenn ihr unbedingt applaudieren wollt, einfach applaudieren. Wir hören dann auf, habt ihr ja gemerkt. Ah, okay. Wie bei den Soli im Jazz, sobald das Solo zu Ende ist, einmal kurz klatschen und weitergehen. Ja, nur, dann müsst ihr aber auch wissen, wann das Solo zu Ende ist. Derjenige, der das Solo spielt, müsste auch wissen, dass das Solo zu Ende ist. Das stimmt. Es ist ein bisschen komplizierter, ihr merkt das schon. Auf jeden Fall viel Vergnügen beim Feuer und bei der Musik.